»Kenne ich Sie?« fragte er und kicherte dann. »Nicht antworten. Ich bin der Antwortmann, nicht Sie. Lassen Sie mich kurz nachdenken.« Wie ein Geschöpf aus einem Märchen legte er einen Finger an die Nase. »Ich hab's. Sie sind nur Phil.« Sie wollten wissen, ob ihr Mädchen sie heiraten würde, obwohl sie wussten, dass sie das wollte, und auch, ob sie's wunschgemäß in das kleine Dorf hier verschlagen würde, obwohl sie das ebenfalls schon wussten. »Es waren impotente Fragen«, sagte Phil. »Jawohl, das waren sie. In der Tat waren sie das. Nehmen Sie Platz nur, Phil. Das heißt, falls Sie darauf aus sind, ein kleines Geschäft zu tätigen. Falls nicht, steht es Ihnen natürlich frei, Ihre Wege zu gehen. Freiheit ist das, was Amerika so groß macht, wie man so schön sagt.« Nicht weit entfernt läutete es laut, das Tor der neuen Grundschule flog auf, johlende Kinder mit Schulranzen und Pausenbrotdosen stürmten heraus, als würden sie vor einer drohenden Explosion fliehen. Darunter war ohne Zweifel auch sein Sohn, wenngleich Phil ihn im allgemeinen Gedränge nicht ausmachen konnte, es gab eine Menge Jungs, die Red Sox-Kappen trugen. Zwei Schulbusse standen parat, um diejenigen aufzunehmen, die mehr als eine Meile entfernt wohnten. Phil setzte sich auf den Stuhl für die Kundschaft. Er hätte zu gern gewusst, ob es sich bei diesem seltsamen Straßenhändler um einen Menschen oder eher um irgendeine Art übernatürliches Wesen handelte, hatte aber offenbar zwischen 25 und 39 zumindest ein bisschen dazugelernt, jedenfalls klappte er den Mund zu, bevor er seine Gratisfrage verschwenden konnte. Natürlich war der Antwortmann kein menschliches Wesen, kein Mensch sah nach 14 Jahren noch exakt genau so aus, und kein Mensch hätte wissen können, dass er auf Anywaytalk Maschinengewehrsalven aus kürzester Distanz überleben würde. Stattdessen sagte er, »Sieht aus, als wenn Sie teurer geworden wären.« »Für bestimmte Leute«, sagte der Antwortmann. »Also wussten Sie, dass ich komme?« Der Antwortmann lächelte. »Ah, Sie versuchen sich durch Aussagesätze Informationen zu verschaffen, den Trick kenne ich.« »Darauf wette ich«, dachte Phil, »ein wahrer Kenner.« Inzwischen liefen die Schüler an dem Platz der künftigen Feuerwache vorbei, und obwohl Kinder von Natur aus neugierig sind, wandten die wenigen, die zu dem unbebauten Grundstück herüberschauten, ohne jedes Interesse schnell wieder den Blick ab. »Sie sehen uns nicht, stimmt's?« »Eine weitere Frage, deren Antwort Ihnen bereits bekannt ist, mein Freund. Selbstverständlich sehen Sie uns nicht. Die Wirklichkeit schlägt mitunter Falten, und wir befinden uns gegenwärtig in einer davon. Das war Ihre kostenlose Frage. Wenn Sie andere Fragen stellen wollen, müssen Sie bezahlen. Und nur um das klarzustellen, nein, ich nehme keine Schecks.« Phil, der sich wie jemand in einem Traum fühlte, zog seine Brieftasche hervor. Darin steckten 3 Zwanziger und 1 Zehner. Für Notfälle gab es außerdem noch einen hinter seinem Führerschein versteckten Huni. Den 10er und 2 der 20er gab er dem Antwortmann, der sie sofort verschwinden ließ. Er griff sich die kleine Tasche, dieselbe Tasche, und entnahm ihr dieselbe überdimensionierte Stoppuhr. Dieses Mal gingen die Ziffern nur von 0 bis 3, aber beim Aufziehen ertönte dasselbe ratschende Geräusch wie einst. »Ich hoffe, Sie sind startklar, nur Phil.« Das war er wohl. Dieses Mal gab es keine Zwickmühlen, er war wunschlos glücklich mit dem aktuellen Verlauf seines Lebens, aber jedermann war nun einmal neugierig auf die Zukunft. »Ich bin startklar. Legen wir los.« Die Entgegnung des Antwortmanns war dieselbe wie an jenem Tag im Jahre 1937. »Dann fangen wir an.« Er drückte den Hebel an der Rückseite der großen Uhr, sie begann zu ticken, und der einzelne Zeiger trat seine Reise von der 3 zur 2 an. Phil dachte an seine Unterhaltung mit Blaylock Atherton, kein Angebot, aber eine Möglichkeit, ein Versuchsballon. »Soll ich, wenn man mich fragt?« Der Antwortmann hob mahnend den Finger. »Haben Sie vergessen, was ich Ihnen über diese Formulierung gesagt habe? Ich bin der Antwortmann, nicht Ihre Kummerkastentante.« Phil hatte es eigentlich nicht vergessen. Er hatte sich lediglich daran gewöhnt, Fragen zu stellen, die Dinge nicht voranbrachten. Impotente Fragen sozusagen. »Na schön, hier kommt meine Frage. Werde ich für den US-Senat kandidieren?« »Nein.« »Nein?« »Die Antwort wird sich nicht ändern, nur weil Sie die Frage wiederholen. Derweil gilt, Tempus fugit.« »Ist es, weil Sal nicht will, dass ich kandidiere?« »Nein.« Der einsame Zeiger der Uhr überholte die zwei. »Wird Everton einem anderen die Chance anbieten?« »Ja.« »Mist, Kerl«, sagte Phil, »aber war's wirklich eine Enttäuschung?« »Ja, durchaus, wenn auch keine große. Er hatte seine Anwaltspraxis und die nahm ihn nach wie vor voll in Anspruch. Er war außerdem nicht gerade scharf darauf, New Hampshire für Washington D.C. zu verlassen. Er war nun einmal ein Landei und ging davon aus, es für immer zu bleiben.«